Ein häusliches Dilemma heißt die Erzählung, die Rosemarie Fendel nun von Carson McCullers für Sie liest. Wir wünschen gute Unterhaltung. Am Donnerstag verließ Martin Meadows sein Büro früh genug, um für die Heimfahrt den ersten Expressautobus erreichen zu können. Es war um die Stunde, wenn in den schneenassen Straßen das fliederfarbene Abendlicht verblasst. Doch bis dann der Bus von der Endstation in der Stadtmitte abfuhr, war schon alles funkelnde Citynacht. An den Donnerstagen hatte das Dienstmädchen Ausgang, und da kehrte Martin gern so früh wie möglich heim, denn seit einem Jahr war seine Frau öfters nicht wohl. Heute war er sehr müde und hoffte, dass ihn keiner der regelmäßig mitfahrenden Vorortbewohner in ein Gespräch ziehen würde. Deshalb heftete er den Blick auf die Zeitung, bis der Autobus die George-Washington-Brücke überquert hatte. Wenn sie erst einmal auf der Überlandstraße 9W waren, fand Martin immer, die Fahrt sei schon zur Hälfte überstanden. Und er schöpfte tief Atem, selbst bei kalter Witterung, wenn nur Strahlen feiner Zugluft durch den Rauch des Wageninnern drangen. Und war des festen Glaubens, er atme gute Landluft. Meistens pflegte er sich von dieser Stelle an zu entspannen und voller Freude an sein Heim zu denken. Doch im letzten Jahr war mit dem Näherkommen nur ein Gefühl der Spannung entstanden und er freute sich nicht mehr auf das Ende der Fahrt. Heute Abend hielt Martin sein Gesicht dicht ans Fenster und beobachtete die kahlen Felder und die einsamen Lichter der vorüberfliegenden Ansiedlungen. Der Mond kam hervor und schien bleich auf die dunkle Erde und auf weite Strecken zaudernden, zerfressenen Schnees. Martin fand die Gegend heute Abend unendlich weit und verlassen. Kurz bevor es an der Zeit war, die Schnur zu ziehen, nahm er den Hut aus dem Netz und steckte die zusammengefaltete Zeitung in die Manteltasche. Das Landhaus lag einen Block von der Haltestelle entfernt, in der Nähe des Flusses, aber nicht gerade am Ufer. Vom Wohnzimmerfenster aus konnte man über die Straße und gegen den gegenüberliegenden Garten blicken und dahinter den Hudson sehen. Das Haus war modern und schien fast neu und zu weiß auf dem schmalen Streifen Bauland. Im Sommer war der Rasen sanft und leuchtend und Martin pflegte damit viel Liebe seine Blumenrabatten und seinen Rosengarten. Doch während der kalten, düsteren Monate sah der Garten öde aus und das Haus wirkte nackt. Heute Abend brannte in allen Zimmern des kleinen Hauses Licht und Martin eilte hastig den Gartenpfad entlang. Vor der Treppe blieb er stehen, um einen kleinen Karren beiseite zu schieben. Die Kinder waren im Wohnzimmer und so in ihr Spiel vertieft, dass sie das Aufgehen der Haustür gar nicht bemerkten. Martin stand still und betrachtete seine behüteten, schönen Kinder. Sie hatten das unterste Schubfach des Sekretärs geöffnet und den Weihnachtsbaumschmuck hervorgeholt. Andy hatte es fertiggebracht, die Weihnachtsbaumbeleuchtung in die Steckdose einzuschalten, und nun glühten die grünen und roten Birnen in unzeitgemäßer Festlichkeit auf dem Wohnzimmerteppich. Er war gerade dabei, Mariannes Schaukelpferd mit den leuchtenden Schnüren zu behängen. Marianne saß auf dem Fußboden und rupfte einem Engel die Flügel aus. Die Kinder ließen ein überraschtes Begrüßungsgeschrei hören. Martin schwang sich das dicke kleine Mädchen auf die Schulter und Andy warf sich gegen seines Vaters Beine. Papi, Papi, Papi. Martin setzte das kleine Mädchen behutsam nieder und schwenkte Andy ein paar Mal wie ein Pendel hin und her. Dann hob er den Weihnachtsbaumschmuck auf. »Weshalb liegt all das Zeug hier draußen herum? Helft mir, es wieder einzuräumen. Ihr dürft nicht mit der Steckdose spielen. Ihr wisst doch, dass ich es schon einmal verboten habe. Denke dran, Andy.« Der sechsjährige Junge nickte und stieß das Schubfach zu. Martin streichelte das blonde, seidige Haar und seine Hand blieb ein Weilchen zärtlich auf dem feinen Nacken des Kindes liegen. »Habt ihr schon gegessen, Pummelchen?« »Es hat wehgetan. Das Brot war heiß.« Das kleine Mädchen stolperte über den Teppich und nach der ersten Verwunderung über den Sturz begann es zu weinen. Martin hob die Kleine auf und trug sie auf dem Arm in die Küche. »Sieh mal, Papi«, sagte Andy, »da ist das Brot.« Emily hatte den Kindern das Abendbrot auf die Porzellanplatte des Küchentisches gestellt. Zwei Teller mit Resten von Grießbrei und Ei waren da und silberne Becher, in denen Milch gewesen war. Daneben stand eine Schüssel mit Zimtschnitten, die aber nicht angerührt worden waren, abgesehen von einem einzigen Bissen. Martin roch an dem abgebissenen Stück und kostete vorsichtig. Dann warf er alles in den Mülleimer. Hup, pfui, was zum Teufel! Emily hatte anstatt der Zimtdose den Cayennepfeffer genommen. »Das war fein, Feuer zu essen«, sagte Andy. »Ich habe Wasser getrunken und bin nach draußen gelaufen und habe den Mund aufgemacht. Marianne hat nichts nicht genommen.« »Hat keins genommen«, verbesserte Martin. Er stand hilflos da und ließ den Blick über die Wände der Küche gleiten. »Na, das ist doch«, sagte er schließlich. »Wo ist Mami jetzt?« »Oben bei euch.« Martin ließ die Kinder in der Küche und ging zu seiner Frau. Vor der Tür wartete er ein Weilchen, um seinen Ärger abflauen zu lassen. Er klopfte nicht an, und als er im Zimmer stand, schloss er die Tür hinter sich. Emily saß im Schaukelstuhl am Fenster des reizenden Zimmers. Sie hatte aus einem großen Glas getrunken, und als er eintrat, stellte sie das Glas schnell auf den Fußboden neben dem Schaukelstuhl. Aus ihrer Haltung sprachen Verwirrung und Schuld, die sie allzu offensichtlich hinter gespielter Lebhaftigkeit zu verstecken suchte. »Oh, Marty, bist du schon da? Die Zeit ist mir nur so verflogen. Ich wollte gerade nach unten gehen.« Sie schwankte auf ihn zu, und ihr Kuss schmeckte stark nach Sherry. Als er ihn nicht erwiderte, trat sie einen Schritt zurück und kicherte nervös. »Was ist denn mit dir los? Weshalb stehst du so steif wie ein Telegrafenpfahl da? Fehlt dir etwas?« »Ob mir etwas fehlt?« Martin bückte sich über den Schaukelstuhl und hob das Glas auf. »Wenn du dir nur vorstellen könntest, wie elend mich das macht und wie schlimm es für uns alle ist.« Emily sprach mit unechtem, munterem Tonfall, der ihm nur zu gut bekannt war. Bei solcher Gelegenheit legte sie sich gern einen leicht englischen Akzent zu und ahmte vielleicht eine Schauspielerin nach, die sie bewunderte. »Ich habe keine Ahnung, was du meinst. Falls du nicht auf das Glas anspielst, das ich für ein Tröpfchen Sherry benutzt habe. Ich hatte einen kleinen Schluck getrunken, vielleicht auch zwei, aber ist das dich? Bitte schön. Mir geht es ausgezeichnet, ganz ausgezeichnet.« »Ja, das sieht man.« Als Emily ins Badezimmer ging, bemühte sie sich ernst und würdevoll auszuschreiten. Sie drehte den Hahn mit dem kalten Wasser auf und spritzte sich etwas mit der hohlen Hand ins Gesicht. Dann tupfte sie es mit einem Zipfel des Badetuches trocken. Ihr Gesicht wies feine Züge auf und war jung und klar. »Ich wollte gerade nach unten gehen und das Abendessen richten.« Sie schwankte und fand das Gleichgewicht nur dadurch wieder, dass sie sich am Türrahmen festhielt. »Ich werde mich schon ums Essen kümmern. Bleibe du hier, ich bringe es nach oben«, sagte er. »Ich denke nicht daran, was soll denn das nun heißen?« »Bitte«, sagte Martin. »Lass mich in Ruhe, mir geht's ausgezeichnet. Ich wollte gerade nach unten gehen.« »Hör auf mich, hör auf deine Großmutter.« Sie torkelte auf die Türe zu, aber Martin packte sie am Arm. »Ich will nicht, dass die Kinder dich in diesem Zustand sehen. Sei vernünftig.« »In diesem Zustand?« Emily entzog ihm den Arm mit einem Ruck. »Was? Willst du mich zu einer Säuferin stempeln, weil ich nachmittags ein paar Glas Sherry trinke? Das nennst du Zustand? Wo ich Whisky überhaupt nie anrühre, das weißt du ganz genau. Und ich trinke nie in einer Bar. Von dir kannst du das nicht behaupten. Ich nehme nicht mal einen Cocktail vor dem Abendessen, nur manchmal ein Gläschen Sherry. Soll das etwa eine Schande sein, frage ich dich?« »Zustand.« Martin suchte nach Worten, um seine Frau zu beruhigen. »Wir wollen hier oben friedlich Abendbrot essen. Wir beide, ganz allein. Sei lieb, ja?« Emily setzte sich auf den Bettrand und er öffnete schnell die Tür und sagte ihm hinausgehen: »Ich bin im Nu wieder da.« Während er sich unten mit dem Abendessen beeilte, versank er wieder in Grübeleien über die alte Frage, wieso ein solches Unglück über sein Heim hatte hereinbrechen können. Er hatte immer gern einen guten Tropfen getrunken, Als sie noch in Alabama wohnten, war es selbstverständlich gewesen, dass sie Cocktails oder ein anderes Getränk zu sich nahmen. Jahrelang hatten sie ein oder zwei, vielleicht auch drei Glas vor dem Essen getrunken und vor dem Schlafengehen noch einen Nachttrunk. An Abenden vor Feiertagen hatten sie wohl auch eine ganze Flasche geleert oder waren gar etwas angeheitert. Aber für ihn war das Trinken nie eine leidige Frage gewesen, höchstens eine lästige Ausgabe, die sie sich, als sie Kinder bekamen, kaum noch leisten konnten. Erst nachdem seine Firma ihn nach New York versetzt hatte, bemerkte Martin, dass seine Frau bestimmt zu viel trank. Ihm fiel auf, dass sie auch tagsüber süffelte. Nachdem das Übel einmal erkannt war, versuchte Martin, ihm auf den Grund zu gehen. Die Versetzung von Alabama nach New York hatte sie irgendwie erschüttert. Sie war an die lässige Behaglichkeit einer kleinen Stadt in den Südstaaten gewöhnt, an den Schoß der Familie, an Vettern und Basen und Jugendfreundinnen. Und nun konnte sie sich nicht an die strengeren, ernsteren Ansichten im Norden anpassen. Die Pflichten als Mutter und Hausfrau waren ihr beschwerlich. Sie hatte Heimweh nach Paris City und konnte sich in der kleinen Vorstadt mit niemandem anfreunden. Sie las nur Zeitschriften und Kriminalromane. Ohne den falschen Zauber des Alkohols schien ihr das Leben nichtig. Auf heimtückische Art unterminierten die Folgen der Unmäßigkeit seine Einstellung zu seiner Frau. Es kamen Zeiten, wo sie unbegreiflich boshaft sein konnte. Zeiten, wo der Alkohol wie ein schwelender Funke einen unschönen Wutausbruch hervorrief. Er stieß bei Emily auf ungeahnte, vulgäre Seiten, die mit ihrem sonstigen, schlichten Wesen nicht übereinstimmten. Sie log ihm wegen ihrer Trinkerei etwas vor und hinterging ihn mit unvermuteten Ausflüchten. Dann geschah das Unglück. Als er eines Abends vor etwa einem Jahr nach Hause kam, schallten ihm Schreie aus dem Kinderzimmer entgegen. Er fand Emily, die das nackte, vom Bad noch nasse Baby trug. Sie hatte es fallen lassen, und der zarte Schädel der Kleinen war auf die Tischkante aufgeschlagen, sodass ein rotes Blutrinnsal durch das seidenweiche Haar lief. Emily schluchzte und war betrunken. Martin hatte das verletzte Kind, das ihm nun so unendlich teuer wurde, auf den Armen gewiegt und dabei ein grauenhaftes Zukunftsbild vor Augen gehabt. Am folgenden Tag war Marianne wohlauf. Emily gelobte, sie würde nie wieder Alkohol anrühren, und ein paar Wochen lang war sie nüchtern und elend und niedergeschlagen. Dann fing sie allmählich wieder an, nicht mit Whisky oder Gin, aber mit reichlich Bier oder Sherry und ausländischen Likören. Einmal war er auf eine Hutschachtel voll leerer Creme de Menthe-Flaschen gestoßen. Martin fand ein zuverlässiges Mädchen, das den Haushalt umsichtig besorgte. Virgie stammte auch aus Alabama, und Martin hatte es nie gewagt, Emily zu erzählen, wie hoch die Löhne in New York waren. Emily trank nun ganz im Geheimen und ehe er nach Hause kam. Im Allgemeinen war die Wirkung kaum wahrzunehmen, höchstens eine gewisse Unbeherrschtheit in den Bewegungen oder schwere Augenlider. So unverantwortliche Handlungen wie die Sache mit dem Cayennepfeffer kamen selten vor. Und wenn Virgie zu Hause war, brauchte sich Martin keine Sorgen zu machen. Doch trotzdem spürte er immer eine nagende Unruhe, und ein drohendes Unheil unbestimmter Art schien dauernd über seinem Leben zu schweben. Marianne, rief Martin, denn der bloße Gedanke an jene schlimme Zeit zwang ihn, sich sofort zu vergewissern. Die Kleine, die jetzt alles andere als verletzt, ihrem Vater aber deshalb ebenso teuer war, kam mit dem Bruder in die Küche. Martin fuhr fort, das Abendessen zurechtzumachen. Er öffnete eine Dose mit fertiger Suppe und legte zwei Schnitzel in die Bratpfanne. Dann setzte er sich an den Küchentisch und ließ seine Marianne auf den Knien reiten. Andy sah ihnen zu und wackelte mit den Fingern am Zahn, der schon seit einer Woche locker war. »Andy, Mann«, rief Martin, »steckt der alte Knochen immer noch in deinem Mund? Komm mal her, lass Papi mal nachsehen.« »Ich habe einen Faden, mit dem kann ich ihn rausziehen.« Der Kleine zog einen verfilzten Faden aus der Tasche. »Virgie hat mir gesagt, ich soll ihn um den Zahn binden und das andere Ende an die Türklinke, und dann soll ich die Tür ganz furchtbar rasch zuwerfen.« Martin zog ein sauberes Taschentuch hervor und befühlte vorsichtig den losen Zahn. Der Zahn muss heute Abend noch raus aus Andys Mund, sonst bekommen wir leider einen Zahnbaum. Was ist das, Papi? Ein Zahnbaum, sagte Martin. Da beißt du auf etwas Hartes und verschluckst dabei den Zahn. Und der Zahn bekommt Wurzeln und in Andys armem kleinen Magen wächst ein Zahnbaum. Der hat keine Blätter, sondern lauter spitze kleine Zähne. Oh, Papi, rief Andy. Doch den Zahn hielt er mit seinem schmutzigen kleinen Daumen und Zeigefinger fest. So einen Baum gibt's gar nicht. Ich habe noch nie einen gesehen. Es gibt auch keinen. Und ich habe auch noch nie solch einen Baum gesehen. Martin horchte plötzlich auf. Emily kam die Treppe herunter. Er hörte ihre torkelnden Schritte und voller Befürchtungen schloss er den Kleinen in seine Arme. Als Emily in die Küche trat, konnte er an ihren Bewegungen und dem mürrischen Gesicht sehen, dass sie der Sherryflasche schon wieder zugesprochen hatte. Sie begann, Schubfächer aufzureißen und den Tisch zu decken. »In meinem Zustand«, sagte sie mit belegter Stimme, »so redest du mit mir. Glaub nur nicht, dass ich's vergesse. Ich erinnere mich an all deine gemeinen Lügen, die du zu mir sagst. Glaub ja keine Minute lang, dass ich sie vergesse.« »Emily«, bat er, »die Kinder.« »Die Kinder, jawohl. Bilde dir nur nicht ein, dass ich deine gemeinen Pläne nicht durchschaue. Du willst hier unten sein, damit du mir meine eigenen Kinder abspenstig machen kannst. Glaub ja nicht, dass ich das nicht wüsste und durchschaue.« »Emily, ich bitte dich, geh nach oben, ja?« »Damit du die Kinder, meine eigenen Kinder, mir abspenstig machen.« Zwei große Tränen liefen ihr schnell über die Wangen. »Willst meinen kleinen Sohn, meinen Andy, gegen seine eigene Mutter aufhetzen?« Mit dem Ungestüm der Betrunkenen kniete Emily vor dem erschrockenen Kind auf dem Fußboden. Mit den Händen auf seinen Schultern suchte sie sich im Gleichgewicht zu halten. »Hör zu, mein Andy, du darfst nicht glauben, was dein Vater dir vorlügt. Du musst nicht glauben, was er sagt, hörst du?« »Sag mal, Andy, was hat dir dein Vater erzählt, ehe ich in die Küche kam?« Das Kind blickte seinen Vater unsicher an. »Komm, erzähl's mir. Mama möchte es wissen.« »Vom Zahnbaum.« »Was?« Das Kind wiederholte die Worte und sie sprach sie ihm in ungläubigem Entsetzen nach. »Vom Zahnbaum?« Sie schwankte und klammerte sich fester an die Schultern des Kindes. »Ich weiß nicht, was du da sagst, aber hör zu, Andy. Mama ist lieb, nicht wahr?« Die Tränen rollten ihr nun übers Gesicht und Andy wich vor ihr zurück, denn er fürchtete sich. Emily packte die Tischkante und zog sich hoch. »Da haben wir's. Du hast mein Kind gegen mich aufgehetzt.« Marianne begann zu weinen und Martin nahm sie auf den Arm. »So ist's recht. Nimm du nur deinen Liebling. Von Anfang an hast du sie vorgezogen. Mir ist's ja gleich. Aber du könntest mir wenigstens meinen kleinen Jungen lassen.« Andy drängte sich an seinen Vater und umklammerte sein Bein. »Papi«, sagte er kläglich. Martin führte die Kinder an den Fuß der Treppe. »Andy, bring Marianne nach oben und Papi kommt ganz schnell nach.« »Aber Mami.« »Mami geht's gut. Lass nur.« Emily saß schluchzend vor dem Küchentisch und hatte das Gesicht in den Armen vergraben. Martin schenkte ihr eine Tasse Suppe ein und stellte sie vor sie hin. Ihr rasselndes Schluchzen machte ihn schwach. Die Gewalt ihres Kummers berührte eine zärtliche Seite in ihm, einerlei, worin er begründet sein mochte. Gegen seinen Willen legte er ihr die Hand aufs dunkle Haar. »Richte dich auf und trink die Suppe.« Das Gesicht, das sie ihm zuwandte, war reuig und bittend. Das Zurückweichen des Knaben oder die Berührung von Martins Hand mussten einen Stimmungsumschwung herbeigeführt haben. »Martin«, schluchzte sie, »ich schäme mich so. Trink die Suppe.« Sie gehorchte und trank zwischen keuchenden Atemzügen. Nach der zweiten Tasse ließ sie sich von ihm nach oben führen. Sie war jetzt fügsam und etwas beherrschter. Er legte ihr das Nachthemd aufs Bett und war im Begriff, das Zimmer zu verlassen, als eine neue Jammertour, das heulende Elend, bei ihr einsetzte. »Er hat mich verlassen. Mein Andy hat mich angeschaut und dann verlassen.« Ungeduld und Erschöpfung stahlen sich in seine Stimme, aber er wählte die Worte mit Bedacht. »Du musst nicht vergessen, dass Andy noch ein kleines Kind ist. Er versteht gar nicht, was solche Szenen bedeuten.« »Habe ich eine Szene gemacht? Oh, Martin, habe ich vor den Kindern eine Szene gemacht?« Gegen seinen Willen rührte und belustigte ihn ihr entsetztes Gesicht. »Denk nicht mehr dran. Zieh dein Nachthemd an und leg dich schlafen.« »Mein Kind hat mich verlassen. Andy hat seine Mutter angeschaut und dann verlassen. Die Kinder.« Die ewige Wiederholung der Trinkerschwermut hatte sich ihrer bemächtigt. Martin verließ das Zimmer mit den Worten: »Leg dich um Gottes Willen schlafen. Die Kinder haben es bis morgen schon vergessen.« Während er es sagte, fragte er sich, ob es wohl stimme. Würde die Szene so leicht aus dem Gedächtnis entschwinden? Oder würde sie im Unterbewussten Wurzel fassen und dort Jahre später noch schwären? Martin wusste es nicht, und diese zweite Möglichkeit machte ihn unglücklich. Er dachte an Emily, er sah die Demütigungen des nächsten Morgens voraus, die Erinnerungslücken, die hellere Einsicht, die aus dem verhüllenden Dunkel der Beschämung hervorstach. Sie würde zweimal, möglicherweise drei oder viermal, in seinem Büro in New York anrufen. Martin durchlitt im Voraus seine Verlegenheit und fragte sich insgeheim, ob die anderen im Büro wohl Verdacht schöpfen konnten. Er glaubte, dass seine Sekretärin das Elend schon lange geahnt hatte und dass sie ihn bemitleidete. Einen Augenblick empörte er sich gegen sein Los. Er verabscheute seine Frau. Als er ins Kinderzimmer trat, schloss er hinter sich die Türe und fühlte sich zum ersten Mal an jenem Abend geborgen. Marianne ließ sich auf den Fußboden fallen, krabbelte wieder hoch und rief: »Papi, schau mal!« fiel wieder, krabbelte hoch und wiederholte das neue Spiel. Andy saß auf einem niedrigen Kinderstuhl und wackelte an seinem Zahn. Martin ließ Wasser in die Badewanne einlaufen, wusch sich die Hände im Waschbecken und rief den Jungen ins Badezimmer. »Lass mich noch mal den Zahn anschauen.« Martin saß auf der Toilette und hatte Andy zwischen seinen Knien vor sich stehen. Das Kind riss den Mund auf und Martin packte den Zahn. Ein Ruck, eine rasche Umdrehung und der perlmutterfarbene Milchzahn war draußen. Im ersten Augenblick spielten sich auf Andys Gesicht Entsetzen, Staunen und Entzücken ab. Er nahm einen Schluck Wasser in den Mund und spuckte ins Waschbecken. »Schau mal, Papi, Blut, Marianne!« Martin liebte es, die Kinder zu baden. Unsagbar liebte er die zarten, nackten Körperchen, wenn sie so schutzlos im Wasser standen. Es war nicht gerecht von Emily, wenn sie sagte, dass er Marianne vorzog. Während er den zarten Knabenkörper seines Sohnes seifte, empfand er, dass eine noch größere Liebe unmöglich sei. Doch einen Unterschied in der Art seiner Gefühle für die beiden Kinder räumte er ein. Die Liebe zu seiner Tochter war ernster. Eine schwermütige Note schwang mit, eine Zärtlichkeit, die fast schmerzte. Seine Kosenamen für den kleinen Jungen waren närrische, tagtägliche Erfindungen. Das kleine Mädchen dagegen nannte er stets nur Marianne. Und die Stimme, mit der er den Namen aussprach, war wie ein Streicheln. Martin tupfte das dicke kleine Kinderbäuchlein und die zarte kleine Schamfalte trocken. Die gewaschenen Kindergesichter waren strahlend wie Blütenblätter und beide gleichmäßig geliebt. »Ich steck den Zahn unter mein Kopfkissen, dann bekomme ich 25 Cent.« »Weshalb?« »Du weißt doch, Papi, Johnny hat auch 25 Cent für seinen Zahn bekommen.« »Wer tut die 25 Cent unter das Kopfkissen?« fragte Martin. »Früher hab ich immer geglaubt, die Feen hätten sie da hingelegt, aber früher gab's bloß einen Zehner.« »Ja, das haben sie auch im Kindergarten erzählt.« »Wer legt das Geldstück dorthin?« »Die Eltern«, sagte Andy. »Du!« Martin steckte die Decke auf Mariannes Bett mit Sicherheitsnadeln fest. Seine Tochter war schon eingeschlafen. Martin beugte sich nieder, atmete kaum, küsste ihre Stirn und dann noch die winzige Hand, die mit nach außen gekehrter Handfläche dalag, im Schlaf nach oben, neben den Kopf gestreckt. »Gute Nacht, Andymann.« Die Antwort war ein schlaftrunkenes Murmeln. Nach einer Minute holte Martin sein Kleingeld hervor und schob 25 Cent unter das Kopfkissen. Er ließ das Nachtlicht brennen. Während Martin in der Küche herumstöberte und sich eine verspätete Mahlzeit bereitete, kam es ihm in den Sinn, dass die Kinder nicht ein einziges Mal von ihrer Mutter gesprochen oder die Szene erwähnt hatten, die ihnen ganz unverständlich erschienen sein musste. Sie waren von gegenwärtigen Momenten, dem Zahn, dem Bart, dem Geldstück, in Anspruch genommen. Und das glatte Weiterfluten ihrer Zeit, der kindlichen, hatte diese gewichtlosen Ereignisse wie Blätter auf der raschen Strömung eines flachen Bächleins getragen, während das Rätsel der Erwachsenen ans Ufer trieb und vergessen in einer Einbuchtung liegen blieb. Martin dankte Gott dafür. Sein eigener Zorn jedoch, der unterdrückt im Hintergrund lauerte, erhob von Neuem sein Haupt. Durch die Verschwendung eines Trunkenboldes war seine Kinderzeit zerstückelt, waren sogar seine Jünglingsjahre noch heimtückisch unterminiert worden. Und bei seinen Kindern, wie würde es da nach ein oder zwei Jahren sein, wenn die Immunität der Verständnislosigkeit verstrichen war? Mit auf den Tisch gestützten Ellbogen schlang er sein Essen hinunter, ohne es zu schmecken. Die Wahrheit konnte nicht verborgen bleiben. Bald würde im Büro und hier draußen geklatscht werden. Seine Frau war eine zügellose Trinkerin. Zügellos. Und sich und seine Kinder sah er einer Zukunft voller Schande und langsam hereinbrechenden Elends ausgeliefert. Martin stieß sich vom Tisch ab und ging schwerfällig ins Wohnzimmer hinüber. Seine Augen folgten den Zeilen eines Buches, doch sein Geist beschwor schreckliche Bilder herauf. Er sah, wie seine Kinder im Fluss ertranken, sah, wie seine Frau sich auf der Straße lächerlich machte. Als es Schlafenszeit war, beschwerte ihm verhärteter Zorn die Brust und die Füße schleppten sich mühsam die Treppe hinauf. Das Zimmer war dunkel. Nur durch die halb geöffnete Badezimmertür fiel eine Lichtbahn herein. Martin zog sich leise aus. Nach und nach und auf geheimnisvolle Weise vollzog sich ein Umschwung in ihm. Seine Frau schlief. Ihr friedlicher Atem tönte sachte durchs Zimmer. Die hochhackigen Schuhe mit den achtlos hingeworfenen Strümpfen wandten sich stumm flehend an ihn. Ihre Wäsche war unordentlich auf einen Stuhl geflogen. Martin hob den Hüftgürtel und den weichen seidenen Büstenhalter auf und behielt sie einen Augenblick in der Hand. Zum ersten Mal am heutigen Abend sah er seine Frau an. Seine Blicke weilten auf der holden Stirn, auf den Bögen der feinen Brauen. Diese Brauen hatte sie auf Marianne vererbt, auch den Aufwärtsschwung an der Spitze der zierlichen Nase. Bei seinem Sohn fand er ihre hohen Backenknochen und das spitze Kinn wieder. Ihr Körper war schlank und harmonisch gerundet, mit vollen Brüsten. Während Martin den ruhigen Schlummer seiner Frau beobachtete, wich die Spukgestalt des alten Zornes. Alle tadelnden und anklagenden Gedanken rückten weit fort. Martin löschte das Badezimmerlicht und öffnete das Fenster. Behutsam, um Emily nicht zu wecken, schlüpfte er in sein Bett. Im Mondschein warf er noch einen letzten Blick auf seine Frau. Seine Hand suchte das nahe Fleisch, und in der unendlichen Vielgestalt der Liebe vermählten sich Kummer und Sehnsucht. Die Schauspielerin Rosemarie Fendel las die Erzählung »Ein häusliches Dilemma« der amerikanischen Schriftstellerin Carson McCullers. Sie hörten eine Aufnahme des Hessischen Rundfunks aus dem Jahr 1974.